Na und? Na und? Ja, doch kommt heute. Ach so. Ach so. Ah. Sprechprobe. Ein Sprechprobe. Drei, ein, vier, drei, ein, drei, vier. Sprechprobe. Guten Abend. Gibt's uns